Bist du es, Kind? Kommst du allein? Hinter dem Ambossarten, was schufest du dort? Schärftest du mir das Schwert? Das Schwert! Das Schwert! Wie möcht ich weisen? Nur wir das fürchten, nie erfuhr. Schmiedet Rotung neu, zu weise ward ich für solches Wert. Wirst du mir reden, Zeug geraten? Nun nehm ich redlichen Rat, ein weises Haupt hab ich verwendet. Verfallen verwog ich's an dem, der das Fürchten nicht gelernt. Sind wir das Klausen, hieß du mich fehl? Wohl flöh ich dem, der's Fürchten kennt. Doch das ließ ich dem Kinde zu lehren. Ich dumme vergaß, was einzig gut. Liebe zu mir, sollt er lernen, das gelang. Leider faul, wie bring ich das Fürchten ihm bei? Wie muss ich helfen? Was denkest du heut? Um dich nur besorgt, versank ich in Sinnen, wie ich dich Wichtiges wies. Bis unter die Zitz warst du versunken. Was Wichtiges verhandelst du da? Das Fürchten lernt ich für dich, dass ich dich dummen lehre. Was ist mit dem Fürchten? Erfuhrst du's noch nie und willst aus dem Wald noch fort in die Welt. Was konnte das festeste Schwert, blieb dir das Fürchten fern. Faulen Rat erfindest du wohl. Deiner Mutter Rat redet aus mir, was ich gelobte, muss ich nun lösen. In die listige Welt dich nicht zu entlassen, wie du nicht das Fürchten gelernt. Ist meine Kunst, was kenn ich sie nicht? Heraus, was ist mit dem Fürchten?